Erster Josua versammelte alle Stämme Israels in Sichem und rief ihre wichtigen Führer, Richter und Beamten zusammen, damit sie vor Gott standen. Zweiter dann sagte Josua zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, vor langer Zeit lebten eure Vorfahren, wie Terach, der Vater von Abraham und Nahor, jenseits des Flusses und dienten anderen Göttern. Dritter, ich führte euren Vorfahren Abraham aus dem Land jenseits des Flusses und brachte ihn durch ganz Kanaan, wo ich ihm viele Nachkommen gab und ihm Isaak schenkte. Vierter, Isaak gab ich Jakob und Esau, Esau erhielt das Gebirge Seir, damit er es besitzen konnte, während Jakob und seine Söhne nach Ägypten zogen. Fünfter, danach sandte ich Mose und Aaron und bestrafte Ägypten mit Wundern, die ich dort tat, und führte euch dann aus dem Land. Sechster, ich führte eure Väter aus Ägypten, und ihr kamt ans Meer, aber die Ägypter verfolgten eure Väter mit Streitwagen und Reitern bis zum Schilfmeer. Siebter, als sie den Herrn um Hilfe riefen, sorgte er dafür, dass zwischen euch und den Ägyptern tiefe Dunkelheit entstand, danach ließ er das Meer über sie fließen, so dass es sie bedeckte. Ihr habt selbst gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, und danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gelebt. Achter, danach brachte ich euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten, sie kämpften gegen euch, aber ich gab sie in eure Hand, so dass ihr ihr Land einnehmen und sie vertreiben konntet. Neunter, dann stand Balak, der Sohn Zippors und König von Moab, auf und kämpfte gegen Israel, er schickte Boten, um Bileam, den Sohn Beors, zu rufen, damit dieser euch verfluchte. Zehnter, ich wollte jedoch nicht auf Bileam hören, stattdessen segnete er euch, und so befreite ich euch aus seiner Macht. Elfter, danach überquertet ihr den Jordan und kamt nach Jericho, die Bewohner von Jericho und andere Völker kämpften gegen euch, aber ich gab sie in eure Hand. Zwölfter, ich sandte Hornissen vor euch her, die 12 Könige der Amoriter vertrieben, und das geschah nicht durch euer Schwert oder euren Bogen. 13. Ich gab euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet hattet, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, aber in denen ihr wohnen konntet, auch Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht gepflanzt hattet, konntet ihr nutzen. 14. Deshalb fürchtet den Herrn und dient ihm ehrlich und treu, entfernt die Götter, denen eure Vorfahren jenseits des Flusses und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern eurer Vorfahren, die jenseits des Flusses wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich aber und mein Haus werden dem Herrn dienen. 16. Das Volk antwortete und sagte, es ist undenkbar, dass wir den Herrn verlassen, um anderen Göttern zu dienen. 17. Denn der Herr ist unser Gott, er hat uns und unsere Väter aus Ägypten geführt, wo wir Sklaven waren, und er hat vor unseren Augen große Wunder getan und uns auf unserem ganzen Weg und unter allen Völkern, durch die wir zogen, beschützt. 18. Der Herr hat alle Völker vor uns vertrieben, auch die Amoriter, die in diesem Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. 19. Josua sagte zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott und ein eifersüchtiger Gott, er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. 20. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich von euch abwenden, euch Unglück bringen und euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes getan hat. 21. Das Volk sagte zu Josua, nein, wir wollen dem Herrn dienen. 22. Josua sagte zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch entschieden habt, dem Herrn zu dienen. Sie antworteten, ja. 23. Entfernt nun die fremden Götter, die bei euch sind, und wendet eure Herzen dem Herrn, dem Gott Israels, zu. 24. Das Volk sagte zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. 25. An diesem Tag schloss Josua einen Bund mit dem Volk und gab ihm in sichem Gesetze und Regeln. 26. Josua schrieb diese Ereignisse in das Gesetzbuch Gottes, danach nahm er einen großen Stein und stellte ihn dort unter der Eiche auf, die sich im Heiligtum des Herrn befand. 27. Josua sagte zum ganzen Volk, dieser Stein soll ein Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte gehört, die der Herr zu uns gesprochen hat, deshalb soll er ein Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. 28. Danach entließ Josua das Volk, und jeder ging in sein eigenes Land. 29. Nach diesen Ereignissen starb Josua, der Sohn Nuns und Diener des Herrn, im Alter von 110 Jahren. 30. Mann begrub ihn in seinem Erbbesitz in Timnat-Serach, im Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gasch. 31. Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die älteren Führer lebten, die Josua überlebt hatten und alle Taten kannten, die der Herr für Israel getan hatte. 32. Die Gebeine Josefs, die Israeliten aus Ägypten mitgebracht hatten, begrub man in Sichem auf dem Feld, das Jakob von den Söhnen Hamors, dem Vater Sichems, für 100 Silberstücke gekauft und Josef als Erbe gegeben hatte. 33. Als Eliasar, der Sohn Aarons, starb, begrub man ihn in Gibeah, der Stadt seines Sohnes Pinhas, die ihm im Gebirge Ephraim gegeben worden war.